SWR 2 Wissen. Webmythen. Selbstmanager und Lebensunternehmer. Auf dem Weg zum ökonomischen Totalitarismus. Eine Sendung von Robert Kurz. Braut und Bräutigam haben ihr Ja gehaucht und die Ringe getauscht. Der Priester im schwarzen Talar ruft routiniert Gottes Segen auf die beiden herab. Seine kurze und saloppe Predigt verrät intime Kenntnis des postmodernen Alltags. Anschließend ertönt der Hochzeitsmarsch von Felix Mendelssohn Bartholdy. Aber die Zeremonie findet nicht vor dem Altar einer Kirche statt, sondern in den Räumen der Firma Aumeier Webdesign.de. Inhaber: das frischgebackene Brautpaar Holger und Evelyn, die im Berliner Bezirk Kreuzberg eine alte Fabriketage gemietet haben. Und der ebenfalls jung dynamische Gottesmann gehört keineswegs der Amtskirche an, sondern firmiert als freier Priester. Seine offizielle Berufsbezeichnung: Ritendesigner. Als kommerzieller Theologe kann er zwecks Segnungen aller Art gemietet werden wie ein Weihnachtsmann oder eine Bauchtänzerin. Der Preis pro Auftritt 500 Mark aufwärts, je nach Segnungs- und Ritenaufwand. Eine Blasphemie? Ein Auswuchs? Eine Verirrung? Keineswegs dieser Meinung ist Dieter Schmidtchen, seines Zeichens Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes. In einem Artikel der FAZ schreibt er: Was unterscheidet die Religion von einer Ware? Was trennt Gläubige von wirtschaftlichen Akteuren? Das Seelenheil vom Nutzen, die Kirchen von Unternehmen? Wenig. Gläubige Menschen sind willens, für die Bereitstellung religiöser Dienstleistungen einen Preis zu zahlen, wenn diese nützlich und knapp sind. Von Gütern wie Äpfel und Schokolade, für die auch Preise gezahlt werden, unterscheiden sich Religionen nur dadurch, dass sie keinen physischen, sondern geistigen Nährwert haben. Wenn viele Menschen in den Kirchen vornehmlich religiöse Dienstleistungen zur Begleitung wichtiger Lebensereignisse sehen, dann sollte die Kirche sich diesem Wunsch nicht verschließen, sondern im Gegenteil auf den Bedarf ihrer Kunden mit spezifischen Leistungsangeboten reagieren. Zwar bin ich alles andere als ein gläubiger Christ, aber ein derart dürrer Ökonomismus ist mir einigermaßen unheimlich, auch wenn es sich um einen schier unwiderstehlichen Zeitgeist zu handeln scheint. Denn es sind keine Außenseiter, die derartige Konzepte vertreten. Modernisierung nennt man das heute. Und auf diesen Kurs schwenken allmählich auch die Amtskirchen ein. Immer mehr Theologen wollen Religion und Kirche modernisieren, also ihre Heilsbotschaft in ein marktwirtschaftliches Angebot für Sinnkonsumenten verwandeln. Das erinnert mich an die Gewerkschaften. Auch dort sind sogenannte Modernisierer am Werk, um die einstigen Organisationen des Kampfes für soziale Verbesserungen als eine Art Serviceunternehmen für individualisierte Anbieter von Arbeitskraft zu präsentieren. Nicht nur Kirchen und Gewerkschaften erliegen dem Trend zur Darstellung jeden Inhalts als käufliche Ware. Unter dem Stichwort Qualitätsmanagement breitet sich das Denken in ökonomischen Kategorien immer weiter aus. Qualitätsmanagement heißt, dass auch unabhängig von wirklichen Käufer- und Verkäuferverhältnissen jede soziale Beziehung als marktwirtschaftlicher Austausch betrachtet wird. Ursprünglich handelte es sich um eine Management-Idee zur Motivierung von Mitarbeitern. Die Standpunkte von Verkäufer und Kunde sollen nicht erst auf dem Markt eingenommen werden, sondern schon innerhalb der Produktionskette, auch wenn sie dort nur simuliert werden können. So heißt es im Schnellkurs Qualitätsmanagement von John Oakland und Peter Morris: Es gibt nicht nur Kunden außerhalb einer Firma, sondern auch innerhalb. Sie sind durch die Aufgabe verbunden, den externen Kunden zufriedenzustellen. Sie bilden eine Qualitätskette. Innerhalb und außerhalb aller Unternehmen gibt es eine Vielzahl von Qualitätsketten aus Kunden und Lieferanten. Jeder Lieferant ist Kunde eines anderen und jeder Kunde ist Lieferant eines anderen. Der Mann mit der Schubkarre beliefert den Mann mit der Schaufel. Er ist der Lieferant, der Mann mit der Schaufel sein Kunde. Wenn ich recht verstanden habe, ist es also aus mit der Kollegialität. Zwischen Käufer und Verkäufer gibt es außer dem Händewechsel von Ware und Geld keine andere Gemeinsamkeit als das gegenseitige Misstrauen, ob man nicht vielleicht übers Ohr gehauen wird. Was passiert, wenn wir dieses Verhältnis am Arbeitsplatz simulieren? Kein gemütliches Schwätzchen mehr, keine gegenseitige Hilfe, keine Nachsicht. Alle schauen sich gegenseitig nur noch scharf auf die Finger. Der Mann mit der Schubkarre und der Mann mit der Schaufel stehen dann nur noch in einem einzigen Verhältnis, dem der Konkurrenz von Marktteilnehmern. Na wunderbar. Je mehr Qualitätsmanagement, desto weniger Lebensqualität. In einem solchen Klima möchte ich nicht tätig sein. Über die betriebswirtschaftliche Simulation hinaus ist die Idee der Vermarktwirtschaftlichung aller Lebensbereiche inzwischen geradezu inflationär geworden. Alle gesellschaftlichen Verhältnisse sollen sich in Verhältnisse von Angebot und Nachfrage, alle Beziehungen in Kundenbeziehungen verwandeln. Wie sich Kirchen und Gewerkschaften, Kultur- und Sportvereine als kommerzielle Unternehmen zu verstehen haben, so auch die öffentlichen Dienste. Vom Museum bis zur Krankenpflege wird eine Orientierung auf Marketing und Plusmacherei ausgegeben. Selbst die Bettler auf der Straße gelten als Lieferanten eines Mitleids- und Gewissensangebots. Und auch vor der Intimsphäre macht dieser Zugriff nicht mehr Halt. Zwischen Freunden und Partnern, Mann und Frau, Eltern und Kindern sollen Kosten-Nutzen-Gesichtspunkte herrschen. Sind wir noch zu retten? Merkwürdigerweise erinnert mich das alles an den untergegangenen Staatskommunismus. Welche Haupteigenschaften wurden diesem Reich des Bösen zugeschrieben? Richtig, es war totalitär und utopisch. Und wie sollen wir jetzt die marktwirtschaftliche Gleichschaltung aller Lebenswelten nennen? Die vielbeschworene Freiheit entpuppt sich mehr und mehr als Totalitarismus des Marktes, der keine andere menschliche Beziehung neben sich duldet. Was ist das anderes als die Negativ-Utopie eines durch und durch ökonomisierten neuen Menschen, der vollautomatisch nach betriebswirtschaftlichen Kriterien lebt und funktioniert? Sebastian geht es nicht besonders gut. Die Schule macht dem 15-Jährigen keinen Spaß. Seine Leistungen lassen zu wünschen übrig. Dabei ist er durchaus nicht interesselos. Nur sind es leider die falschen Interessen. Keine Partyhipnis und dergleichen, beileibe nicht. Aber er ist eben auch kein Computerfreak. Das wäre heutzutage von den Lehrern wohl gelitten, wo doch sogar der Bundeskanzler gesagt hat, dass wir alle ins Internet müssen. Sebastian interessiert sich aber für Geschichte und zu allem Überfluss für das alte Ägypten. Über Pharaonen und Pyramiden liest er fieberhaft, was er in die Finger kriegen kann. Das ist nun wirklich mega out, auch in der Schule. Geschichte gilt nicht mehr als besonders wichtiges Fach. Beim Börsenspiel seiner Klasse hat Sebastian schlecht abgeschnitten. Er versteht auch nicht, warum er eine Firma gründen soll. Der kleine Romantiker hat eben keine unternehmerische Einstellung. Und der Vater schimpft. Wofür hat er ihn aufs Gymnasium geschickt? Dabei könnte der 45-jährige Maschinenschlosser nicht einmal genau sagen, was eine Aktie ist. Sebastian ist das Opfer eines beispiellosen Propagandafeldzuges, der über das gesamte Schul- und Ausbildungssystem in den westlichen Ländern hinwegrollt. Markt und Börse sollen von Kindheit an als Schicksal und Chance, als Lebensinhalt und Identität, als unausweichlicher, eindimensionaler Weltbezug verinnerlicht werden. In Paris protestierte Gilbert Molinier, Lehrer für Philosophie am Gymnasium Auguste Blanqui, in einem von der Presse publizierten offenen Brief an die Schulleitung gegen diese Börsenpädagogik. Zu meiner großen Überraschung habe ich gehört, dass das Gymnasium Auguste Blanqui in Verbindung mit einer Bank an einem Spiel namens Les Masters de l'Economie teilgenommen hat. Es handelt sich darum, ein virtuelles Paket Aktien an die Schüler zu verteilen. Diese sollen sich verpflichten, mit der Hilfe ihrer Lehrer, Paten genannt, in einer Frist von 3 Monaten den Wert dieser Aktien zu maximieren. Unter den zahlreichen Preisen, die es zu gewinnen gibt, ist der erste eine Reise zur Börse in New York, dem Welttempel der Finanz. Können Sie mir sagen, was das pädagogische Interesse an einem solchen Spiel ist? Wenn wir hier leben müssen, wo nur das taugt, was Geld bringt, dann müssen Sie auf diese Frage antworten. Sind wir offiziell gezwungen, das Unterrichten aufzugeben? Muss auch dieses Gymnasium ein Friedhof der Kultur werden? Aber Lehrer wie Molinier gelten nur noch als altmodische Miesmacher. Überall werden die Lehrinhalte von den Schulbehörden auf das Ziel programmiert, die Schule in eine Brutstätte für Jungunternehmer zu verwandeln. Ganze Klassen üben schon im Trockenkurs Firmengründungen, Börsengänge und Marktbewegungen. Nach dem Vorbild der Schülerfirmen in England und Irland hat die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung in Berlin 1997 eine Kampagne namens Erziehung zum Unternehmensgeist gestartet. Schüler sollen echte Kleinunternehmen gründen und lernen, profitabel zu denken. In den USA gibt es inzwischen schon für die Elementarstufe Kurse unter dem Motto »Kinder lernen Kapitalismus«, in denen 7- bis 10-Jährige pauken, was ein Kursgewinnverhältnis ist und wie man mit Optionen handelt. Und die Medien sind voll von kitschigen Erfolgsgeschichten über gewinnorientierte Teenager, deren Mini-Unternehmen Websites programmieren, Reisen organisieren oder Sandwiches verkaufen. Jedes Kind soll sich schlecht fühlen, das dem totalen Kommerzdenken nicht folgen kann. Das erinnert mich schon wieder an den totalitären Staatskommunismus. Gab es dort den propagandistischen Heldenkult der sogenannten Bestarbeiter, so haben wir es nun offensichtlich mit einer Art Heldenkult der Bestkapitalisten zu tun. Die Pädagogik folgt dabei nur dem Betrieb der Unterhaltungsindustrie, wo die von Mineralwasser gestellten Gründerschwindler der New Economy in den 90er Jahren zu Popstars herausgeputzt wurden. Die ökonomischen Erzählungen haben sich zu einer universellen Seifenoper entwickelt. Nichts ist spannender als Wirtschaft, so der Slogan eines deutschen Wochenmagazins für Geldanleger. Der spekulative Daytrader mutierte als mediale Gestalt zum Abenteurer im Dschungel der Märkte, der minderjährige Gründerkapitalist zum neuen Märchenprinzen, die smarte Marketingfrau zur heiligen Johanna der Emanzipation. Inzwischen werden die Schlachten der Global Players um Fusionen und unfreundliche Übernahmen inszeniert wie ein Italo-Western, eine Fußball-Weltmeisterschaft oder eine Episode vom Raumschiff Enterprise. Und beim Kindergeburtstag maskieren sich die Kleinen, wie es ein Werbespot suggeriert, nicht mehr als Cowboy oder Indianer, sondern als Bill Gates. Zuletzt wird die Schule auch als Institution in die unternehmerische Freiheit entlassen. Wenn es möglich ist, Eisenbahn und Gefängnisse zu privatisieren, warum dann nicht auch das Ausbildungswesen? Vorbild sind Unternehmer wie der US-Amerikaner David Henry, der Kindergärten wie eine Fastfood-Kette betreiben und an die Börse bringen will. Aber sogar die staatlichen Schulen sollen künftig ihren Etat durch eigene ökonomische Aktivitäten erwirtschaften, um der Staatskasse nicht mehr zur Last zu fallen. In immer mehr Ländern fällt das Verbot von kommerzieller Werbung in den Lehranstalten. Wer sich als Lehrer daran gewöhnt hat, dass Schulflure und Turnhallen als Werbeflächen genutzt werden, wird bald auch nichts mehr dabei finden, selber als lebende Reklamepuppe herumzulaufen, wie heute schon die Sportstars. In der deutschen Presse wurde mit viel Lob der Direktor eines bayerischen Gymnasiums vorgestellt, der sich, laut eigener Aussage, nicht mehr als Pädagoge, sondern als Manager eines mittleren Unternehmens versteht. Wenn mir nicht irgendetwas Entscheidendes entgangen ist, heißt das Folgendes. Es soll demnächst keine Lehrer und keine Schüler mehr geben, keine Kinder, keine Mütter, keine Väter, keine Künstler und keine Müllmänner, weder Verliebte noch Träumer, sondern nur noch Unternehmer. Das ist die einzige Kategorie Mensch, die übrig bleibt im ökonomischen Totalitarismus. Und alle Lebensäußerungen werden dann unter diese Kategorie subsumiert. Egal, was man tut, wo man es tut und mit wem, es ist immer schon eine unternehmerische Tätigkeit. Wir sind alle unser eigenes Humankapital. Das ist die neue Humanität des Kapitals. Muss ich da noch sarkastisch werden? Darf ich das überhaupt? Schließlich muss ich mich selbst unternehmen, mein Humankapital verwerten. Christiane, 28, ist die Frau, die alles will. Liebe, Beruf, Familie, Karriere, Kind. Erfolg in jeder Hinsicht. Schon seit der Schulzeit hat sie alles ganz genau geplant und kalkuliert. Ihr gesamtes zukünftiges Leben ebenso wie den Ablauf des nächsten Tages. Trotzdem ist sie ein Muster an Flexibilität und Mobilität. Sie bringt eben alle, aber auch wirklich alle Anforderungen des kapitalistischen Lebens unter einen Hut. Rainer, 32, ihr Lebensgefährte, ist ebenfalls das Produkt einer ökonomisch effizienten Lebensführung. Im Interesse ihrer jeweiligen persönlichen Karriere leben die beiden die Woche über getrennt. Er in Düsseldorf, sie in München. Die Liebe findet per E-Mail statt. Aber junge Erfolgsmenschen verdienen eben auch gut und am Wochenende geht's per Flugzeug zum Partner, mal nach München und mal nach Düsseldorf. Das Wunschkind ist planmäßig unterwegs. Christiane hat schon Terminpläne ausgetüftelt und mit ihrem Chef verhandelt, um das kommende Kind ebenso effizient betreuen zu können wie die Karriere, die für keine Minute unterbrochen wird. Trotz körperlichem Umbau der schwangeren Bänkerin geht der Verkauf weiter. Wir bitten um ihr Verständnis. Ein wenig hilfreich sein wird in den nächsten Jahren irgendein osteuropäisches Kindermädchen, das für ein paar Mark sicher dankbar ist. Egal, ob jemand lohnabhängig oder scheinselbstständig ist, ob Konzernboss oder ambulanter Händler auf der Straße, das neue Leitbild ist der Mensch als Unternehmer seiner Arbeitskraft, wie es die Bayerisch-Sächsische Zukunftskommission 1997 formuliert hat. Wenn alle Unternehmerinnen und Unternehmer sind, sich überall und immer unternehmerisch verhalten, muss die gesamte Lebensplanung nach diesem Kriterium ausgerichtet werden. Hieß es früher bei den gesellschaftskritischen Bewegungen, auch das Private ist politisch, so heißt es jetzt, auch das Private ist unternehmerisch. Und das Politische sowieso. Totalitarismus, das ist eben ein absoluter, lückenloser Anspruch auf den ganzen Menschen. Unter der Diktatur des Marktes nicht weniger als in den politischen Diktaturen der Vergangenheit. 1994 veröffentlichte der Unternehmensberater William Bridges ein Buch mit dem schönen Titel Ich und Co. 5 Jahre später ließ sein Kollege Tom Peters das einsame Ich des totalen Homo Ökonomicus schon an die Börse gehen, indem er seine Leser aufforderte, machen Sie aus sich die Ich-AG. Das ist nicht nur ernst gemeint, sondern wird auch so verstanden. Der Begriff eines vermarktwirtschaftlichen Selbst, das sich in allen Lebenslagen pausenlos vermarktet, trifft exakt das Lebensgefühl einer Generation, die in der New Economy der 90er Jahre aufgewachsen ist und glaubt, das sei die normale Welt. Der Mensch als Selbstunternehmer ist gleichzeitig ein Lebensunternehmer, wie man in einem Report der Journalistinnen Raffaela von Bredow und Katja Timm nachlesen kann. Lebensunternehmer heißen solche Menschen, die ihr ganzes Leben als Geschäft betreiben. Meist gehen sie mehreren Jobs nach und leisten nächtens Weiterbildungskurse im Internet ab, um ja nichts Neues zu verpassen. Ob auf dem Tennisplatz, auf Partys oder im Büro, stets streben sie nach höchster Effizienz und Effektivität. Ihr größtes Ziel ist erfolgreiche Selbstvermarktung. Ihre Auftritte sind Website-gestützt. Offenbar hat sich da ein neuer Sozialisationstypus herausgebildet. Schnell, flexibel, leistungsbereit, egoistisch, treulos, oberflächlich. So beschreibt eine Wirtschaftszeitung die wesentlichen Eigenschaften der Handy-Generation. Leute mit solchen Charakterstrukturen und Bewusstseinsformen hätten noch in den 70er Jahren als schwer verhaltensgestört und reif für eine sozialpädagogische Behandlung gegolten. Heute sind sie zum gesellschaftlichen Leitbild aufgestiegen. Nun gut, nehmen wir einmal an, so sehe tatsächlich die neue Normalität aus. Aber ich kann mir nicht helfen. Ist das auf die Dauer nicht ein wenig anstrengend? Wenn schon nicht gefragt werden darf, ob das Lebensunternehmertum eigentlich lebenswert ist, ist es überhaupt lebbar? Ihr Tagesplan ist heilig. Er ist das, wofür Sie an diesem Tag stehen. Denken Sie wie der Planungsstab des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Jeder Moment, jedes kleinste Ereignis trägt eine Botschaft, mehrt oder mindert Ihr Markenimage. Das heißt, werden Sie Ihr eigener, selbstbewusster Public Relations Manager, Botschafter und Nachrichtenproduzent. Die Präsentation Ihrer Person ist eine ehrenvolle Aufgabe, die Ihre ganze Konzentration und Hingabe verdient. Laden Sie einen Schauspieler oder eine Schauspielerin von einer lokalen Theatertruppe zu einem Arbeitsessen ein. Führen Sie ein Gespräch über die Kunst der Selbstdarstellung und wie Sie Ihre Praxis verbessern können. Ich habe gelernt, vor dem Spiegel ein Lächeln zu üben, vor der zweiten Tageshälfte meiner Präsentation ein frisches Hemd anzuziehen, meine täglichen Aerobic-Übungen zu machen, während des Tages Streckpausen von 15 Minuten einzulegen, sehr einfache meditative Atemübungen zu machen. Finden Sie heraus, was Ihnen gut tut. Ein strammer Spaziergang, ein Anruf bei einer alten, verwitweten Tante, Vitaminjobs, eine 10-minütige Sitzmassage, 5 Minuten Barfußlaufen. Bedenken Sie, was für den einen gut ist, hilft dem anderen noch lange nicht. Diese Blütenlese aus den Ratschlägen von Tom Peters zeigt, dass es mit Einserabschlüssen an Schule und Uni, mit lebenslangem Lernen und nächtlichen Weiterbildungskursen im Internet noch lange nicht getan ist. Wenn alles Verkaufe ist, dann muss auch alles professionalisiert werden. Und wenn jeder sein eigener Chef ist, dann trägt er auch den gestrengen Chef im Kopf Tag und Nacht mit sich herum. Die Selbst- und Lebensunternehmer sind entweder im geschäftlichen Einsatz oder sie müssen sich dafür bis in die Feinheiten ihres Alltags andauernd trimmen und triezen. Und weil der Tag für die Lebensunternehmer leider auch im 21. Jahrhundert immer noch nicht mehr als 24 Stunden hat, schließt das Selbstmanagement ein rigoroses Zeitmanagement ein. Alle Lebensabläufe müssen optimal rationalisiert werden. Das Zeitmanagement kostet allerdings auch wieder Zeit. Schließlich muss man dafür sogar Seminare besuchen. Zum Beispiel ein von der Friedrich-Ebert-Stiftung veranstaltetes Zeitspartraining, bei dem man mit der umwerfenden Frage konfrontiert wird: Wie lange brauchen Sie, um schnell mal einen Kaffee zu kochen? Um die Zeitdiebe zu bekämpfen, lernte ich AG, ein persönliches Zeitplanbuch anzulegen. Tragen Sie in der Spalte Aufgaben Ihre mit Priorität und Zeitvorgabe versehenen Aufgabenstellungen für diesen Tag ein. Achten Sie darauf, dass die Summe des Zeitbedarfs nicht den für Sie realistischen Wert an Arbeitszeit überschreitet. Kennzeichnen Sie in der Terminspalte die externen oder mit anderen Personen vereinbarten Termine. Legen Sie eine für Sie schlüssige Legende an. Denken Sie an die Fahrtzeiten und an eventuell mögliche Wartezeiten. Haben Sie diesen Zeitbedarf schon von der Tagessumme abgezogen? Simple Lageristen, Buchhalter oder Ingenieure, Betriebsräte, Bulettenberater und Sozialarbeiter, Schüler und Studenten, ja sogar Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger, sollen ihren Tagesablauf wie ein Staatschef oder Konzernmanager verplanen. Noch das Händchenhalten mit Freundin oder Freund muss dem Zeitmanagement unterliegen, soll es nicht als Zeitdieb in Ungnade fallen. Wer das Leitbild vom Selbstunternehmer im Kopf hat, scheint für Realitätsverlust ziemlich anfällig zu sein. Was mich dabei beeindruckt, ist der gnadenlose Funktionalismus, mit dem alle Seelenregungen dem Geschäftszweck der Ich-AG untergeordnet werden. Die Selbstunternehmer sind schon mal barmherzig gegen Schwache, aber nur im Sinne eines Kalküls für das Image der Selbstdarstellung, also um des Vorteils im Konkurrenzkampf willen. Nichts hat einen Eigenwert außer dem Geschäft der Selbstverwurstung. Die ökonomisch reduzierte Persönlichkeit malt und dichtet, kocht oder gärtnert nicht aus Freude an der Sache, sondern als Funktion ihres Marktwerts. Deshalb kann alles auch jederzeit fallen gelassen werden. Dinge, Ideen, Interessen, Personen. Ausgangs- und Endpunkt ist immer dieselbe Frage: Wie ist etwas nutzbar zu machen für die eigene Verkaufe? Das auf eine betriebswirtschaftliche Maschine reduzierte Individuum betrachtet auch seine eigene biologische Existenz als bloße Funktion des Geldes. Die sogenannte neue Körperlichkeit, oft als Freude an der physischen Existenz verkauft, ist nichts anderes als ein Fitnessprogramm für Selbstunternehmer. Der ideale Selbstmanager ist, nach dem Vorbild des deutschen Außenministers, auch ein Marathonläufer. Mindestens. Gelobt sei, was hart macht. Unter den Bedingungen der universellen Konkurrenz wird sogar die eigene Nase zum fragwürdigen Objekt, wie die Wirtschaftswoche im Juli 2001 aus dem Wunderland USA zu vermelden wusste. Die Sommerferien nahen und Tausende von US-Schülern beschäftigen sich statt mit Algebra mit Rhinoplastie. Die chirurgische Korrektur der Nase ist an US-Schulen zum Schuljahresende ein Hauptgesprächsthema. Der kosmetische Eingriff ist ein beliebtes Geschenk von Eltern und Verwandten an Teenager und erlebte im vergangenen Jahr einen Zuwachs von 32%. 68% der 18- bis 24-Jährigen finden nichts falsch an der Schönheitschirurgie. Der Trend wird von der Rezessionsgefahr noch verstärkt. Je höher der Konkurrenzdruck, desto mehr sorgen sich die US-Bürger um ihr persönliches Erscheinungsbild. Auch an der Wall Street wird das sichtbar. Immer mehr Banker lassen sich Kinnimplantate verpassen, in der Hoffnung, durch den grimmigen Michael-Douglas-Look ihre Durchsetzungsfähigkeit im Job zu demonstrieren und so Personalkürzungen unbeschadet zu überstehen. Nichts hat zum Kosmetikboom jedoch so beigetragen wie die Nachfrage nach sogenannten Botox-Injektionen. Mit Spritzen direkt in den Muskel verschwinden von jahrelangem Ärger verursachte Falten innerhalb von Tagen. Kein Jobausfall, nur ein Scheck über mehrere hundert Dollar und schon schaut jedes Gesicht wieder dynamisch aus. Rund 1,1 Millionen solcher Injektionen ließen sich Amerikaner im vergangenen Jahr verpassen. Die Ich AG ist immer im Dienst. Jeder Muskel und jedes Härchen unter betriebswirtschaftlicher Kontrolle. Der menschliche Vermarktungsroboter der 90er Jahre hat den Freizeithedonismus der 80er Jahre auf den Kopf gestellt. Zwar ist der Fitnesswahn der Leistungsgesellschaft derselbe geblieben, aber aus Fit for Fun ist Fit for Job geworden. Eben deswegen soll nun selbst der mieseste Job in einen einzigen großen Spaß umdefiniert werden. Und zwar mit Hilfe von Autosuggestion, wie es der clevere Tom Peters vorschlägt. Wenn du mies drauf bist, schaffst du es nicht bis zur Spitze. Wir können also genauso gut eine Party daraus machen, so Scott Fischer vor einer Mount Everest-Besteigung. Eine erfolgreiche Ich-AG lacht viel. Betrachten Sie angewandten Optimismus als eine Kernkompetenz. Bilden Sie eine Selbsthilfegruppe der anonymen Grinser. Gestalten Sie Poster. Arbeit macht Sinn. Ich bin Herr über mein eigenes Universum. Nicht stören. Hier gehen gerade super coole Sachen ab. Dies ist mein Leben. Ich will es gestalten. Ich will eine Kunst daraus machen. Aus Buchführung oder Informationssystemen, aus Verkauf oder Kundenservice. Ich bin Ich AG. Ich bin darstellender Künstler. Und ich bin ein universeller Depp, wenn ich diesen Endzustand der Cleverness jemals erreichen sollte. Da kann man doch als Hochleistungsoptimist zum Lachen nur noch in den Keller gehen. Vielleicht werden deshalb neuerdings für die Adepten der Ich AG sogar gut besuchte Lachseminare angeboten. Denn Lachen ist gesund und macht fit for Job, auch wenn es gar nichts zu lachen gibt. Ein Happy End ist jedenfalls für den neuen ökonomischen Totalitarismus nicht in Sicht. Eher schon ein Ende mit Schrecken. Die Computer stürzen dauernd ab, die New Economy ist kläglich abgestürzt und ich kann mir die Modifigur des Selbst- und Lebensunternehmers samt implantiertem Durchsetzerkinn ganz gut als wimmerndes Häufchen Elend vorstellen. In SWR 2 Wissen hörten Sie den vierten Teil aus der Reihe Webmythen, Selbstmanager und Lebensunternehmer auf dem Weg zum ökonomischen Totalitarismus von Robert Kurz. Den fünften Teil der Reihe Webmythen hören Sie am Samstag, den 20. Oktober.